era tu zi te in profunda sicura sonda onda tingi te era tu zi te in profunda sicura sonda. las ondas y curas ondas. We'll be right back. Thank you. Betrug und Hypokrisie, davon keiner warnte sie. Krieg und Schlacht im Märchenland, der Durst verbrennt mich heiß wie Feuer. Krieg und Schlacht im Märchenland, die Brüder Grimm bezahlen teuer. Krieg und Schlacht im Märchenland, Herrge Vater, reich die Hand, es ist Krieg und Schlacht im Märchenland. Spekulanten aus fernen Landen, den Methandel profitabel fanden. Das Märchenland zusammenhält, ist nun mal nicht alles Geld der Welt. Чего? Знает сокол лишь его. kanske vill där gå både vinter och vår, både vinter och vår. Och nästa sommar med och det hela år, och det hela år. Men en gång vill du komma, det vet jag visst, det vet jag visst. För här har du landet och den du har kär, och den du har kär. Yeah.

que me hacen sentir la furia del viento silbando. Bailando entre luces que nunca podrás apagar. No dudes y ven caminando. Te espero en el borde del mundo sin miedo a caer. Las voces que te van guiando susurran dentro de tu alma y nunca se irán. Quizás algún día alguien encendió una llama que hace arder mi interior. La magia capaz de hacerte volar a tierras lejanas solo con sonar. Una melodía acompaña mi vida sin descansar. Eres la Märchen nach von Spiegelscherben, die ich jeden jage, die verderben. Märchen nach von schwarzen Kasten, die nachts an deiner Türe kratzen. Märchen nach vom bösen Blick, die Weisheit bringt das Missgeschick. Siehst du eins meiner Zeichen? Nämliche Nacht vom bösen Blick, die 13 bringt das Missgeschick. Nämliche Nacht vor Spiegelscherben, die ich jeden jage, die verderben. Nämliche Nacht vor schwarzen Katzen, die Nacht an deiner Tür kratzen. Nämliche Nacht vom bösen Blick, die Dreizehn bringt das Missgeschick. dancing in the woods. And look around the magical barren, old green farms and grandma's room. Live is true. Let's have me here. You think they're on.